Zeit ihn bewohnt, an einem Strick im Firmament. Einsam löscht der Mond sein Licht, da keine Seele sucht Geleit. Kein Weg mehr zu beleuchten ist, Herr Stuckler. Ein alter Mann, seit Tagen stumm und steif gefroren, auf des Mondes Rückansicht, wo er das Gleichgewicht verloren. Einsam sucht sein starrer Blick den Freund, der einst ihm Halt und Heim, spürt ihn sterbend unter sich. Kalt wie er selbst, kalt wie ein Stein. Gemeinsam waren wir die Welt, einsam sollen wir von hier gehen. Ein Mann, ein Mut und das Gefühl, den anderen Überblick zu sehen. Was bleibt zu tun, wenn zwei Herzen kalt und schwer einander fremd geworden sind? Der Himmel weint, kein Engel singt. Land von heimatlos verschwand. Der alte Mann nur mehr ein Stein. Dazu verdammt, ohne Mann im Mond zu sein. Der Himmel weint, kein Engel singt.